Geschieht, was man erst so grau und trostlos sieht, wer weiß, wozu es gut ist. Wenn zwei Menschen sich auch gut verstehen und dann trotzdem auseinandergehen, wer weiß, wozu es gut ist. Es hat eben alles zwei Seiten, doch erst sieht man einen allein, dann aber in späteren Zeiten versteht und gesteht man sich ein. Wenn im Leben irgendwas geschieht, was man erst so grau und trostlos sieht, wer weiß, wozu es gut ist.